Drücken Sie jetzt auf die Pausetaste und lesen Sie im Begleitheft in Übung 5 die Fragen zum Dialog. Hören Sie sich dann den Dialog noch einmal an. Fertig? Hören Sie jetzt die Fragen zum Dialog. Welche Antwort ist korrekt? Wiederholen Sie die korrekte Variante nach dem Signal. Wie lange war Jonas im Urlaub? A. Vom 15. Juli bis zum 30. Juli. B. Von Anfang bis Ende Juli. A. Vom 15. Juli bis zum 30. Juli. Wann ist Jonas am Tag vorher zu Hause angekommen? A. Um 8 Uhr morgens. B. Um 6:30 abends. B. Um 6:30 abends. Wann war Jonas am liebsten im Schatten? A. Am Vormittag. B. Während der heißen Zeit am Nachmittag. B. Während der heißen Zeit am Nachmittag. Wann möchte die Kollegin Urlaub machen? A. Im Herbst. B. Im Winter. A. Im Herbst.